Die Warnmünze hat Stellung angenommen und das war auch ein sehr reicher Herr, der hätte immer gesagt: Fräulein, meine Kinder können mal dieses Haus nicht halten, weil da an allen drei Seiten Straßenfront war, das ist ja auch alles so teuer. Die hatten eigenen Kutsche, er hatte natürlich eine Frau, die leidend war, so war das ja früher oft schon. Und dann ging er abends, ging er immer mit unserer Mutter, also mit dem Mädchen, dann durchs ganze Haus mit einer Laterne, ob auch nirgendwo sich einer eingeschlichen hatte, dass alles sicher war, ja.